Sonne. Morgen ist alles ganz neu. Sorgen, die heute dich quälen, am nächsten Morgen sind sie schon vorbei. Geh auch mal drunter und drüber. Lass doch, was ist denn dabei? Morgen wirst du wieder lachen. Morgen ist alles ganz neu.